New World, Payphone, Fernsprecher, U-Bahn-Station, Görlitzer Bahnhof an Radio Aporé. Meine derzeitige Ausrüstung gehört eine kleine Broschüre mit der Aufschrift Ein Wort für Mutlose sowie zwei Flaschen Pilsator Pilsener, die eine davon halb gefüllt, sowie ein Fahrschein der Berliner Verkehrsbetriebe, der sich auf dem Fernsprecher befindet. Ansonsten aus einem Werbezettel der Firma Perspektive Live, Seitsweg zu Jesus Christus, ein Moslem sucht den lebendigen Gott, hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.